vermögen Karten, um sie darin abzulegen, meine Sammlung, die ich mit euch betreibe. Verfluchter Dämon besitzt alle Ewigkeit. Es kommt das Loch, in was ich alles weiß. Schau mein Angebot, jedes Körperteil. Ich streife nachts durch die Straßen, um mir das Opfer zu packen. Alles für meinen Knochengarten, den ich errichte, immer tiefer Kinderspaten. Die grüne Wiese hält die Körper gut versteckt. In den Zeitungen berichtet man von ungelösten Fällen. Keiner kommt dahinter, wer der Mörder wirklich ist. Sie wissen nicht, dieser Mörder, der bin ich. Schattengestalt, der Mann ohne Gesicht. Du willst mich greifen, doch der Greifer greift nach dir. Hard to attack, ich bin schwer zu attackieren. Knochen, die über Jahre nicht vermögen. Karten, um sie darin abzulegen, meine Sammlung, die ich mit euch betreibe. Verfluchter Dämon besitzt alle Ewigkeit. Knochen, die über Jahre nicht vermögen. Karten, um sie darin abzulegen, meine Sammlung, die ich mit euch betreibe. Verfluchter Dämon besitzt alle Ewigkeit. Schwer zu attackieren, habe alles verloren und kann nicht mehr verlieren. Denn egal was sie probiere, bleibe lautlos wie ein Ninja. Im Auftrag sammel ich Trophäe, so wie eine Koryphäe. Weil ich Menschen aufweis lege, sie sind guter Biodünger. Für meine Pflanzen und ich schenke dir ein tolles Souvenir. Wie ein Kavalier bekommst du eine Rose. Sie ist besonders, ihre Blätter, sie sind schwarz. Doch dreimal darfst du raten, wie die Auswahl heute traf. Am Geburtstag deiner Hure schick ich ihr Grüße aus der Hölle und gratulier zum Todestag von dir. Knochen, die über Jahre nicht vermögen. Karten, um sie darin abzulegen, meine Sammlung, die ich mit euch betreibe. Verfluchter Dämon besitzt alle Ewigkeit. Besitzt alle Ewigkeit.